Auf dieser Welt hat alles ein Ende. Doch die Hoffnung stirbt wie bekannt zu guter Letzt. Oft genug alles auf einer Karte gesetzt. Das Leben ist ein Action-Game, ich ginge oft Game Over. Heb die Faust oder den Mittelfinger, fick dich du Loser. Rabauken, Mucke und ich fahr durch die Nacht. Hab zu oft und zu viel über alles nachgedacht. Das Leben ist nix wert, wenn du keine Hoffnung hast. An deinem Traum glauben ist das Beste, was du machst. Das ist die Realität, ich bin zu oft geflogen. Und hinterm Horizont gibt es keinen Regenbogen. Denke lieber zweimal nach, anstatt zu mucken. Denn das Leben haut dich frontal zurück auf den Boden. Primo, das sind Geschichten aus dem Leben. Denn der Sensenmann wird dir keine zweite Chance geben. Das ist unsere Hoffnung. Wir leben unter Brücke, bleiben stark, bis der Wind sich dreht. Alles in Ordnung. Denn wir haben, was wir wollen, ziehen Kreise in der Hölle. Diese Liebe zieht Hoffnung. Und wir leben unter Brücke, bleiben stark, bis der Wind sich dreht. Alles in Ordnung. Denn wir haben, was wir wollen, ziehen Kreise in der Hölle. Diese Liebe zieht Hoffnung. Was ist los? Habt ihr euren Kopf verloren? Ihr labert bloß Scheiße, es hängt mir aus den Ohren. Die Hoffnung stirbt zuletzt, doch sie wird sterben. Und am Ende bleibt dir einfach nur ein Haufen Scherben. Der Kampf um Liebe prasselt einfach so den Bach runter. Die Tropfen, die du lässt, spiegeln die Vergangenheit, Bruder. Wenn du nichts machen tust und deine Träume ruhen, dann trägt die Beute nun einer, der noch kämpfen tut. Und keiner hört dir zu, keiner trägt den gleichen Schuh. Sie nehmen dir das Schönste weg und hinterlassen Wut. Jeder spielt ein falsches Spiel, was dahinter steckt. Sie haben zwei Gesichter wie E.Mordake. Wie lang du diesen Weg befolgst, ist deine Sache. Ich mein ja nur, es ist deine Sache. Ich rede gegen die Wand, keiner hört mir zu, keiner hat den Mut. Jeder ist immun, yeah. Das ist unsere Hoffnung. Wir leben unter Brücken, bleiben stark, bis der Wind sich dreht. Alles in Ordnung. Denn wir haben, was wir wollen, ziehen Kreise in der Hölle. Diese Liebe zieht Hoffnung. Und wir leben unter Brücken, bleiben stark, bis der Wind sich dreht. Alles in Ordnung. Denn wir haben, was wir wollen, ziehen Kreise in der Hölle. Diese Liebe zieht Hoffnung.